Der Mississippi von Andreas Horchler. Memphis, das ist ein Provisorium. Privat, aber gastfreundlich, verschroben und originell, langsam, ein wenig stehen geblieben in einer anderen Zeit. Heimat des Blues, Geburtsstadt des Rock'n'Roll. Darauf sind die Menschen stolz. Memphis, Schlund des 20. Jahrhunderts. Martin Luther King, Elvis Presley, Graceland. Vergangen. Beale Street mit Leuchtreklame, emsige Zettelverteiler, dazwischen Brachen, verblasster Glanz. Mitten im Handy Park an der Beale Street steht ein Denkmal von W.C. Handy, dem selbsternannten Vater des Blues, die Trompete fest umklammert, nur einen Steinwurf entfernt von seinem Häuschen. Unter Denkmal und Magnolien, eine Versammlung der schwarzen Bevölkerung, ein Gospelfest nähert sich seinem Höhepunkt. Die Leute klatschen, singen, halten Picknick. Die Background-Sängerinnen haben sich in rote Tücher gehüllt. Der Vorsänger, ein langer Schlacks mit Hut und Gitarre vor dem Bauch, lässt seinen Bariton klingen. The Lord is my Savior and can I get a witness? Er hat viele Zeugen. Zunächst den dreiköpfigen Chor. Yeah! Dann den ganzen klatschenden, tanzenden Platz. Yeah, yeah, yeah! A long time ago. Abe Schwab's Dry Goods Store. Rumpelkammer, drei Stockwerke. Wenn Sie es nicht bei A. Schwab finden, kommen Sie besser ohne aus. Kitsch und Kram, seit 1876. Alter Mann mit weißen Haaren und Erinnerung, nur noch Erinnerung. In den Augen, in den Regalen. Eine Geschichtsrumpelkammer. Beale Street is kind of cross-section history of Memphis. Beale Street ist ein Sammelsurium der Geschichte von Memphis. Sie war in den 1850er und 60er Jahren eine sehr schicke Straße, also vor 130 Jahren. Das war die Hauptstraße und die Hauptregion wegen der Lage am Wasser. Die Boote legten dort an und man kam ja per Boot nach Memphis. Und der Bootsanleger war genau an der Beale Street. Es gab Kaufhäuser und Händler. Beale Street war aber auch so eine Fluchtstraße nach dem Motto: Lass deine Sorgen zu Hause und hab eine gute Zeit. Bring aber genug Geld mit. Wir nehmen dein ganzes Geld und du hast eine gute Zeit. Betrinkst dich und das ist alles. Heute ist die Straße etwas für Touristen. Das Rum Boogie Café zum Beispiel. Hier gibt es Live Entertainment every night. Die Musiker singen von einer Möglichkeit, neu anzufangen, immer wieder aufzustehen, auch wenn es das Leben nicht gut meint. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motel erschossen. Ernest Withers ist ein Zeitzeuge. In den 40er Jahren einer der ersten schwarzen Polizisten in Memphis, später Fotograf. Ein unaufgeräumtes Atelier im Hinterhof eines Backsteinhauses. schmale Mütze auf dem Kopf, dicke Brillengläser und feingliedrige Finger, die scheinbar nie aufhören, in einem unordentlichen Fotostapel mit Zeitdokumenten aus 6 Jahrzehnten zu wühlen. King hat er fotografiert, lebend. Und das Foto vom Attentat musste er entwickeln. Ein schwerer Moment. Aber es ist besser geworden. In the level of life that I'm in, I'm always called on for yesterday. In meinem Alter werde ich immer nach dem Gestern gefragt. Natürlich lebe ich heute und respektiere die Gegenwart. Auch wenn es immer noch starke, harte Momente zwischen Schwarz und Weiß gibt, ist es heute doch nicht so bitter, wie es gestern war. Today as it was yesterday. Then I got into Memphis, and some began to say the threats, or talk about the threats that were out. Und dann kam ich nach Memphis, und manche fingen an, über die Bedrohung zu sprechen, über die Bedrohung meiner Person durch ein paar verrückte, uneinsichtige weiße Brüder. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Als letztes Tondokument hinterließ Martin Luther King die Ansprache vor streikenden Müllarbeitern in Memphis. King wurde nur 39 Jahre alt. Die Rassentrennung steht im alten Süden bis heute auf der Tagesordnung. Schwarz und Weiß leben nebeneinander, nicht miteinander. Kirchen brennen immer wieder. Elvis Presley, der König des Rock'n'Roll, baute sein Graceland in Memphis. Nach dem Weißen Haus, der Ort mit den meisten Besuchern in den USA. Es gibt Elvis Hot Dogs, riesige Spielzeuge des Rock'n'Roll-Helden, Flugzeuge und rosa Autos. Schließlich das Grab. Das amerikanische Idol. Er hatte eine Menge Klasse, eine große Persönlichkeit. Er hatte viel Talent, eine sehr talentierte Person. Wenn er sang, gab er jedem ein gutes Gefühl. Er ist ein anhaltendes Phänomen. Ich sage Ihnen was, es bringt Erinnerungen zurück. Einfach an seinem Grab vorbeizugehen, das war großartig. Das war, als wäre er hier bei uns. Ich wünschte, er wäre aufgestanden und hätte zu uns gesprochen. Rose up and talk to us. Your grace and mercy brought me through. Südlich von Memphis beginnt der Bundesstaat Mississippi. Die Hügel am Stadtrand waren noch gesäumt von Fastfood-Läden, Autowerkstätten und vereinzelten Motels. Jetzt wird das Land ganz plötzlich flach. Die Bebauung nimmt ab, der Wald weicht Feldern. Es gibt mehr Kirchen als Supermärkte, strahlend weiße Holzhäuser mit Glockentürmchen. Sie stehen mitten in den Dörfern, irgendwo am Straßenrand, eingerahmt von ein paar Bäumen und gepflegtem Rasen. Die Gegend heißt Bible Belt, der gläubige biblische Süden. Christliche Radiostationen spielen den Mississippi Mass Choir und wilde Gospelpredigten. Brought me through. I'm living this moment. Das Delta. Auf einer Landkarte gleicht das Land dem griechischen Buchstaben. Bis zum Fluss Delta dagegen sind es noch einige hundert Kilometer. Bis zu 10 Metern dick ist die Erdschicht, die der Mississippi über die Jahrtausende aufgeschwemmt hat. Ohne den Fluss gäbe es kein Land, glauben viele Geologen. Der Mississippi und seine Zuflüsse reißen Böden aus Pennsylvania, Montana oder Minnesota mit sich und lagern sie in diesem Gebiet ab. Flache Wüste aus Baumwoll, Soja und Maisfeldern. Der Blick begrenzt vom heißen Flimmern, vom Deich in der Ferne. Stehen gebliebene Zeit. Schäbige Hütten, zehnköpfige Familien dösen und mustern vorbeifahrende Autos auf dem Highway 61. Nichts zu tun. Nichts, was sie tun könnten. Armenhaus Amerikas. Im Tunica County herrscht Goldgräberstimmung. Das Glücksspiel auf dem Fluss bringt Geld, Touristen und Arbeit. Tunica, das sind nicht nur ein paar Spielschiffe, sondern eine kleinere Ausgabe von Las Vegas. Alle großen Casino-Betreiber unterhalten eine Dependance am Mississippi. Auch Sam's Town, eine riesige Spielhalle ohne Tageslicht, tausende von einarmigen Banditen und Roulette-Tischen. Früher gab es hier nur Baumwollfelder, lacht Bob Adams, der kleine, stämmige und quirlige Marketingchef von Sam's Town. Schauen Sie her, wir sind der größte Arbeitgeber weit und breit. Es ist ein Milliardengeschäft. Und das Gesetz? Schließlich darf in Mississippi nur auf dem Wasser gespielt werden. Und Sam's Town sieht nicht gerade aus wie ein Schiff. We have very skilled engineers that built a canal off of the Mississippi River. Wir haben sehr routinierte Ingenieure, die einen Kanal vom Mississippi aus gruben. Dann bauten sie einen Tag. Wir brachten 3 große Petroleumlastkähne aus New Orleans, Louisiana, hierher, bauten obendrauf eine Plattform, schlossen den Kanal und schon hatten wir ein Boot im Teich. Wir sagen immer, wir befinden uns auf dem Wasser. In diesem Teich befindet sich Mississippi-Wasser. Wir sind aber nicht auf dem Fluss. Wir nennen es also mit dem Fluss kommunizieren. Blasse Gesichter an den Automaten. Wissen nicht, ob es Tag ist draußen oder Nacht. Schwarzer Kaffee, schwarze Fingerkuppen vor den vielen Münzen, schwarze Ränder unter den Augen. Wann zeigt die Maschine endlich 3 gleiche Symbole? Wann spuckt sie endlich 30, 100, 500 Vierteldollarstücke aus? Heute Morgen läuft es ganz gut. Gestern war es schrecklich. Wir kommen recht oft hierher. Das ist heute das größte Glück. Gestern? Vergessen Sie es. Ich habe nur verloren. Mein Mann spielt ganz gut. Wir lieben es. Wir besuchen Sam's Town in Vegas, in Laughlin, Nevada und hier in Mississippi. Wie auch immer, wir kommen oft her. Östlich von Tunica liegt Oxford, die Stadt von Nobelpreisträger William Faulkner, von Bestsellerautor John Grisham und William Ferris, der den Lehrstuhl für Südstaatenstudien an der Ole Miss, der Universität von Mississippi, gründete. Ferris ist ein hochgewachsener, schlanker Mann aus Vicksburg, aus dem Delta. Er denkt lange nach. Spricht langsam und leise. While we're different from the rest of the country, we are more in tune with the globe. Während wir uns vom Rest der Nation unterscheiden, befinden wir uns doch mehr im Einklang mit dem Rest der Welt, auch im Hinblick auf unsere Geschichte. Wir haben Niederlagen erfahren, Besatzung, militärischen Konflikt. Solches hat der Rest der Nation nie erlebt. Aber es gibt sonst keine Nation, die so etwas nie erlebt hat. In vielerlei Hinsicht ist die amerikanische Perspektive eine sehr naive Perspektive. Bis Vietnam gab es in Amerika keine Vorstellung eines Krieges, der verloren werden kann. Aber im Süden haben wir sehr gut verstanden, dass jede Angelegenheit, unabhängig davon, wie richtig sie den Menschen, die an sie glauben, erscheint, verloren gehen kann. Dann lernt man, Niederlagen zu akzeptieren. Das ist eine Form von Wissen, die alle Völker, auch die Amerikaner, verstehen müssen. Every people need to understand, including Americans. Der Süden. Eine zutiefst multikulturelle Gesellschaft, die sich von Anfang an auf verschiedene Hautfarben, Sprachen und Kulturen einrichten musste. Eine Struktur, die keine Nachteile bringt, sondern in der heutigen Welt sogar einen Vorsprung? Der Süden hat sich schon immer vom Rest des Landes unterschieden. In mancherlei Hinsicht stand er für eine dritte Welterfahrung, arm an Mitteln, aber reich an Kultur. Ich glaube, wir sind viel bodenständiger. Wir fühlen uns unseren Gemeinden tief verbunden. Die Geschichte, die Geschehnisse der Vergangenheit spielen für uns eine größere Rolle als anderswo in Amerika. Der Süden bietet die komplexeste, faszinierendste Kultur der Vereinigten Staaten. 1930 kaufte William Faulkner Rowan Oak sein Haus in Oxford. Ein verkommenes Gebäude mit 20 Morgen Land. Handschriftliche Notizen sogar auf den Tapeten. Eine alte Schreibtischlampe und die Reiseschreibmaschine des Nobelpreisträgers von 1950 stehen bis heute an ihren Plätzen. Der Süden, das war für Faulkner ein Land, in dem Familienbande, Höflichkeit und Ehre das Leben bestimmten. Der Mensch ist unsterblich, sagte Faulkner, als er den Nobelpreis in Empfang nahm, nicht, weil unter den Geschöpfen dieser Erde er allein eine unermüdliche Stimme besitzt, sondern weil er eine Seele hat, einen Geist, der zu Mitleid, Opfer und Ausharren fähig ist. In den großen Romanen zeichnet Faulkner ein Bild des alten Südens, das längst verschwunden scheint. Menschen, die von ihren Leidenschaften getrieben werden, von alttestamentarischen Moralvorstellungen, von der tiefen Depression des Südens nach dem Bürgerkrieg. Auf der anderen Seite des Flusses liegt Helena, Arkansas. Ein altes Städtchen zwischen der Mündung des St. Francis und des Arkansas River. Die Mittagshitze macht durstig und hungrig. Eine ehemalige Fabrik lockt mit dem Schild Pasquales Tamales. Drinnen sieht es aus wie in einer großen Wohnküche. Der Fernseher läuft, die Gäste versuchen gegen die Werbung anzusprechen und genießen ihre Tamales. Bereitwillig lässt die schwergewichtige Hausherrin Joyce St. Columbia ihre Töpfe und ihre Tamales beschnuppern. Wir sind Sizilianer, sagt sie. Meine Urgroßmutter und die Uroma meines Mannes wohnten Tür an Tür. Wir haben uns erst hier kennengelernt. Und die Tamales, Teigröllchen mit Fleischfüllung, sind eigentlich eine mexikanische Spezialität. Ihr Mann Joe, der Joyce an Körperfülle noch übertrifft, erkundigt sich nach Europa und erzählt seine Familiengeschichte bis ins vierte Glied, plaudert über die Familie, die Geschichte und den Fluss. Der Fluss liegt uns im Blut. Wir haben hier gelebt. Irgendwie ist es wie ein Fischer am Mittelmeer, der sein ganzes Leben dort verbracht hat. Ich bin hier geboren. Und Helena ist der einzige Flusshafen in Arkansas. Es ist die einzige Stadt am Fluss. Mein Vater hat mir erzählt, wie der Fluss die Stadt überschwemmte, bevor der Deich gebaut wurde. Heute bin ich Mitglied im Deichkomitee. Wir möchten unsere Stadt erhalten und vor der Flut beschützen. Der Deich wurde 1927 nach der großen Flut gebaut. Das Delta ist das Land des Blues. Die bekanntesten Musiker, B.B. King, John Lee Hooker oder Howlin' Wolf, sie und viele andere wurden auf Plantagen im Delta geboren. Auch Robert Johnson, der als Gründer des Delta Blues verehrt wird, wahrscheinlich 1914 auf einer Plantage bei Clarksdale geboren, wahrscheinlich 1937 von einer eifersüchtigen Freundin vergiftet und irgendwo im Delta begraben. Ein Frauenheld, ein Trinker und Spieler. Geblieben ist ein Robert Johnson Memorial ein wenig weiter im Süden, in Greenwood, eine Art Grabstein. Er, der König des Delta Blues, machte Poesie aus seinen Visionen und Ängsten. Everybody passed me by. Standing at the crossroads, baby, riding the song going down. Die Crossroads in Westafrika, eine mystische Wegkreuzung, Treffpunkt von profaner und göttlicher Welt. Der Teufel als Schwindler und Verführer. Am Mississippi wurde die Geschichte so erzählt. Ein großer schwarzer Mann wird an den Crossroads auftauchen, um Mitternacht. Er wird eine Gitarre nehmen und sie stimmen. Robert Johnson als Faust, die Seele gegen musikalische Inspiration getauscht. Der Teufel siegt in der Nacht. Alle weg, die Geliebte, die Freunde. I'm sinking down, ich gehe unter. Nur die Gitarre ist noch da, die Partnerin, die auf den Klageruf antwortet wie ein Chor. Über Clarksdale, flach in der Baumwolleinöde, rast ein Sturm. Niemand, der es vermeiden kann, betritt die Straße. Allein ein paar Kinder stemmen sich gegen den Wind. Bessie Smith ist hier bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Muddy Waters arbeitete als Traktorfahrer auf der Stovall-Plantage, zog mit seiner Gitarre nach Chicago und wurde ein Star. Die Reste seiner Hütte sind längst Wallfahrtsort. Wer kann seine Enttäuschung bei diesem Anblick verbergen? Über die nichtssagenden, vermoderten Bretter, die unerhörte, weite, schwarze Ebene. Clarksdale, stehen geblieben 1950? Einkaufende Frauen bei Woolworth, uralte Lieferwagen, verwahrloste Fassaden und ein Schild, hier ging Tennessee Williams zur Schule. Schwarze Gesichter unter der Knute von Old Al. Mississippi, Leib der Nation, vergessener Leib der Nation. Schwemmland, Bluesland, Armenland. Das verheißene Land hieß Chicago. Die einzige Chance, der brutalen Realität auf den Feldern zu entfliehen. Der industrialisierte Norden bot leichtere Arbeit, mehr Geld, ein freieres Leben. Der Exodus begann Anfang der 20er Jahre und zog sich bis 1970 hin. Auch wenn sie nach Norden gingen, der Süden blieb das eigentliche Zuhause, in Liedern und Erinnerungen. Down home. Mr. Johnny Billington hat den Weg zurückgefunden in das stürmische, staubige Clarksdale. Der Musiker begann als Blueslehrer an der High School. Die Haare sind weiß, die Haltung gebeugt. Seine Kinder sollten in einer guten Gegend aufwachsen. Und das Delta war zumindest einmal eine gute Gegend. There was no lock on the doors. People could go from house to house. Es gab keine Schlösser an den Türen. Die Leute konnten von Haus zu Haus gehen. Wenn niemand zu Hause war und man hatte gerade Hunger, nahm man sich etwas zu essen und hinterließ einfach eine Nachricht oder sagte beim nächsten Treffen, ich war hungrig und habe mir eine von deinen Wassermelonen genommen. Aber ich denke, heute ist es viel schlimmer als vor 50 Jahren. Die Leute liebten einander. Und das ist der Schlüssel zum Leben. Wenn man sich nicht liebt, egal zu welcher Zeit, dann wird es wirklich schlimm. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Vicksburg erscheint, das Gibraltar der Konföderation. Weiße Villen, eingerahmt von unverschämt großzügigen Plantagenhäusern. Der große Bürgerkriegsfriedhof, der Militärpark mit dem geborgenen Wrack der USS Cairo. Im Besucherzentrum wird ein Film mit dem Titel The Vanishing Glory gezeigt. Aber die Menschen in Vicksburg, wie Gordon Cotton, der im Old Courthouse Museum die Geschichte lebendig hält, wollen den alten Ruhm nicht verblassen lassen, werden nicht müde, von alten Zeiten und alten Helden zu schwärmen. The most famous thing in history, in American history, that probably happened here. In 1843, before this building was built. Das wahrscheinlich berühmteste Geschehnis der amerikanischen Geschichte, das hier stattfand, ereignete sich 1843, bevor dieses Gebäude errichtet wurde. Die Staatsregierung wurde gewählt. Einer der jungen Männer, der sich im letzten Augenblick als Kandidat nominieren ließ, hielt am Wahltag eine Ansprache. Es war seine erste politische Rede. Er erwartete nicht, dass er gewinnen würde. Und er gewann nicht. Aber er machte einen sehr guten Eindruck. Einen so guten Eindruck, dass die Zeitung in Vicksburg vorhersagte, er würde noch eine Rolle in der Geschichte spielen. Zwei Jahre später wurde er in den Kongress gewählt. Später wurde er Senator. Er war Kriegsminister, einer der Gründer des Smithsonian Institutes, ein Militärheld im Krieg gegen Mexiko, und man könnte die Reihe noch fortsetzen. Aber man erinnert sich vor allem wegen einer Sache an ihn. Er wurde 1861 gegen seinen Wunsch zum Präsidenten der Konföderierten Staaten von Amerika gewählt. Sein Name war Jefferson Davis. Zwei Jahre später sagte Abraham Lincoln über Vicksburg: Vicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann niemals beendet werden, bevor wir diesen Schlüssel nicht in der Tasche haben. Mark Twain aus Leben auf dem Mississippi. Erdstämme, von Kanonenkugeln zerfetzte Bäume, höhlenartige Schutzlöcher in den Lehmabhängen und so weiter. Die Höhlen leisteten während der sechswöchigen Beschießung der Stadt vom 18. Mai bis zum 4. Juli 1863 gute Dienste. 27.000 Soldaten und eine Zivilbevölkerung von 3.000. Die Stadt völlig von der Welt abgeschnitten und wie mit Mauern eingeschlossen. Vorn von Kanonenbooten, hinten von Soldaten und Batterien. Vicksburg hielt länger aus als jede andere bedeutende Stadt am Fluss und sah den Krieg in all seinen Phasen, zu Wasser wie zu Lande. Die Belagerung, die Mine, den Angriff, den Ausfall, das Bombardement, die Krankheit, Gefangenschaft, Hungersnot. Die Menschen in dieser Stadt haben seit der Schilderung von Mark Twain nichts vergessen. Die Siege of Vicksburg, die Belagerung der Stadt von Unionstruppen unter General Grant, bange Wochen in den Erdhöhlen, die Kapitulation. Nostalgie und Sehnsucht nach den alten Tagen der Konföderation sind ein wenig gespielt, haben aber einen ernsten Kern, besonders wenn es im Downtown Ballroom zum Tanz der Rebellen geht. Blasse Dämchen, weiße Kostümchen, grobere Männer im Anzug, wie eine Uniform. Der Krieg verloren, immer wieder verloren, bis heute verloren. Schwarze servieren große Portionen. Und unter den Hüten und unter den blonden Schöpfen, hinter den alkoholisierten Pupillen, neben den breitgezogenen Formeln. How's your mama doing? Wie geht es der Mutter heute? Verstecken sich hinter den Masken Faulknersche Gestalten? Betrüger, Mörder, Vergewaltiger? Die blassen Dämchen, die groben Männer schweigen. Gordon Cotton ist ein Hühne, trägt einen Schnurrbart, mittellanges Haar, ein durchgescheuertes Tweedjacket. Eine Gestalt aus den Bürgerkriegsdarstellungen auf den verstaubten Ölbildern im alten Gericht von Vicksburg. Er erzählt die Geschichte des Präsidenten auf Bärenjagd. Teddy Roosevelt wollte das Tier nicht erschießen. Fortan wurden kleine Bären aus Stoff hergestellt und Teddy genannt. Oder die von einem Herrn Biedenhahn, der seine Brause in Flaschen abfüllte und damit den internationalen Siegeszug von Coca-Cola ins Laufen brachte. Und die Geschichte der Südstaatensprache, die nach dem Bürgerkrieg geblieben ist. Das Ritual beginnt mit der Begrüßung. Die Südstaatler sind Dickschädel. Wir sind sehr direkt. Unsere Tradition wird bleiben, da sind wir ganz sicher. Y'all zum Beispiel ist alles inklusive. Es kann sich um mehrere Leute handeln, ein oder zwei oder ein Dutzend. Es ist völlig egal. Y'all, das bedeutet ihr alle, alle zusammen. Y'all ist ein richtiges Südstaatenwort. Es ist ein nettes Wort aus der Umgangssprache. Yankees versuchen es zu benutzen, aber das schaffen sie nicht. Es klingt einfach falsch. Natchez, das ist der Südzipfel des Bundesstaates Mississippi. Abgeschieden, still und fast vergessen. Die älteste Stadt am Fluss, sogar 2 Jahre älter als New Orleans. Have a good moment, sir. Vor dem Bürgerkrieg lebten hier mehr Millionäre als in New York. Die weiße Bevölkerung hatte rege Kontakte nach Europa. Niemand hielt es für möglich, dass man sich eines Tages dem Willen der grobschlächtigen Yankees unterordnen müsste. Man war kultiviert und beutete seine Sklaven aus. Den Sklavenhandel beschreibt Alex Haley in seiner Familiensaga Roots als das grausame Rückgrat der Südstaatenwirtschaft. Ich bin kein normaler Niederhändler. Ich arbeite für eine der größten und besten Firmen in diesem Geschäft. Wir haben Filialbüros und Boote, die Nigger ausliefern und Bestellungen zwischen Richmond, Charleston, Memphis und New Orleans organisieren. Mathilda schrie das heraus, was sie in ihrer Angst aller beschäftigte. Werden wir zusammen verkauft, Massa? Ich habe gesagt, haltet euer Maul, ihr werdet schon sehen. Ich muss wohl nicht sagen, dass euer Massa hier ein echter Gentleman ist. Genauso wie die feine Lady oben im Haus, die sich ihre Seele wegen euch aus dem Leib weint. Sie könnten mehr erlösen, wenn sie euch Stück für Stück verkauften. Viel mehr. Die Geschichte des Afrikaners Kunta Kinte und seiner Nachfahren endet in Freiheit am Mississippi. Einer fragwürdigen Freiheit, die wenig mit Gleichberechtigung zu tun hat. Niemand redet darüber, aber die Rollen sind klar verteilt. Die Monmouth Plantation, eine riesige weiße Villa, vollgestopft mit europäischen Möbeln und Kitsch aus dem 19. Jahrhundert, bietet ein fast komplett erhaltenes Bild aus vergessenen Zeiten. Music Box, 150 years old, plays 8 tunes, works like a roll of piano, a perforated steel roll, but you never change it. And that will go non-stop for 1 hour, one tune to the other. Very pretty. Hey Davis gehört zum Personal. Der junge, drahtige Mann steht den Besuchern zu Diensten, die für 2, 3 sündhaft teure Übernachtungen einkehren. Er lebt nach den Regeln einer unumstößlichen Tradition. Ich bin schon seit 16 Jahren in diesem Geschäft tätig. Mein Vater, meine Onkel waren in diesem Geschäft. Ich glaube, wir sind schon seit annähernd 100 Jahren Kofferträger. Warmer Regen in Natchez, der alten Schönheit auf dem Hügel, über dem Fluss. Oben vornehme Anwälte, Makler, Boutiquebesitzerinnen. Weißgetünchte Kleinstadt. Millionäre sind da, immer noch da. Drehen Hollywood-Filme mit alten Baumwolldollars, bohren nach Öl mit Sklavendollars. 5 Generationen nach dem Krieg, dem allgegenwärtigen. Konföderierte Mumien mit brüchiger Haut. Im kleinen Park über dem Fluss gibt die Old Time River Band Minstrel Music, die Mitte des 19. Jahrhunderts populär war. Weiße Ensembles empfanden die Musik der Schwarzen nach, färbten sich das Gesicht, legten Lumpen an und spielten das Lied der Sklavin Angelina Baker, die den Arbeitern auf dem Feld den Kopf verdreht und das Herz bricht. Eine steile Straße führt hinab zum Fluss, nach Natchez Under the Hill, ursprünglich der einzige Hafen zwischen der Ohio-Mündung und New Orleans. Der Regen macht eine Pause, aus dem Dunst taucht die American Queen auf, ein Koloss von Raddampfer. 2 riesige Schornsteine ragen weit über 30 Meter in den Himmel, sie ist über 125 Meter lang und mehr als 27 Meter breit. Der größte Raddampfer, der jemals auf dem Mississippi fuhr. An Bord 180 Besatzungsmitglieder und 400 Gäste. Our trip tonight will take us downstream about 7 miles before we turn around to come back. Our speed going downstream will be rather quick. Die Brücke der American Queen. Es gibt kein Steuerrad, dafür Radarmonitore, ein Pult mit unzähligen Knöpfen und eine surrende Klimaanlage. Harold Schulz ist ein Kapitän wie aus dem Bilderbuch. Sicher 1,90 Meter groß, 3 Zentner schwer, grauer Schnurrbart, braun gegerbte Haut, Sonnenbrille und Kapitänsmütze. Bei aller Technik, lacht er, der Fluss muss heute wie zu Mark Twains Zeiten gelernt werden. Manchmal muss man vorsichtig sein. Unsere Aufbauten reichen fast 35 Meter in den Himmel. Die Brücke befindet sich fast 20 Meter über dem Wasserspiegel. Als größter Dampfer auf den Flüssen sind wir letztes Jahr in Cincinnati, Ohio, stecken geblieben. Wir saßen 19 Tage fest und das Wasser stieg jeden Tag bis zu einem Meter. Wir waren also zwischen zwei Brücken in der Falle und kamen nicht mehr hinaus. Wir nehmen die ganze Ausstattung herunter, sogar das Lotsenhaus, in dem wir jetzt sind. Im Moment befinden wir uns 35 Meter über dem Wasser und wir haben die Möglichkeit, auf 25 Meter herunterzukommen. Solange wir also 26, 27 Meter Luft haben, kommen wir schon klar. You know, at least 56 feet of all it takes, about say 57, 58 feet, we can clear something. The American Queen ist zum Auslaufen bereit. Das riesige rote Schaufelrad läuft an. Unten im Bauch des Schiffes, im Maschinenraum, ist das Reich von Martha Page, der dritten Ingenieurin, an Bord. Die Arbeitsbedingungen sind gut. 2 Wochen an Bord, 2 Wochen zu Hause. Mit ölverschmierten Fingern deutet die junge Frau auf das Schaufelrad. Man sieht ganze Bäume, komplette Häuser vorbeischwimmen. Ein Baum ist gerade in das Schaufelrad und die Schiffsschraube geraten. Die Kraft des Flusses, das ist Gott. Da können Sie Gott bei der Arbeit zusehen. Egal, was der Mensch unternimmt, Gott geht darüber hinaus. Südlich von Natchez, hinter der Staatsgrenze, wird der Fluss schmal und tief. Das eigentliche Flussdelta rückt näher. Angola. Das Staatsgefängnis von Louisiana, Baton Rouge. Als französische Siedler im Jahr 1699 einen roten Stab in die sumpfige Erde rammten, hatte der Ort seinen Namen. Heute ist Baton Rouge Hauptstadt des Bundesstaates mit dem höchsten Kapitol der USA. Eine Burg in nachempfundener Gotik von 1849. Von Mark Twain zum hässlichsten Gebäude am Fluss gekürt. Heute ist die ganze Stadt hässlich. Ein pochender, hektischer Verkehrsknotenpunkt. Das Herz der Petrochemie in Louisiana. Raffinerien säumen den Weg. Schwefelgeruch liegt in der Luft. Hochseeschiffe nehmen im siebtgrößten Hafen der Nation Fracht auf. Lastwagenfahrer mit Fisch aus dem Golf. Kiste um Kiste verlässt behäbig den Laderaum. Kein Wort auf den Lippen. Falten im schwarzen Gesicht, das den Süden gesehen hat. Wohl nur den Süden. Baton Rouge, umringt vom Sumpf, vom Alligatorensumpf. Old L-Sumpf. Der Mississippi macht eine Biegung Richtung Südosten. Zwischen Fluss und Golf von Mexiko lebt ein kauziges Volk, die Cajuns. Sie stammen von Franco-Kanadiern ab, die im 18. Jahrhundert weit nach Süden zogen, in die Sümpfe Louisianas. Sie sprechen und singen Französisch. Ihre Orte heißen Lafayette, Thibodeau und Chauvin. Die Außenwelt wurde erst durch den Highway Nummer 10 zugänglich, der den Sumpf durchschneidet. Fiedeln, Waschbretter und Gitarren sind das Handwerkszeug der Cajun-Musiker. Zum Fedodo, dem allwöchentlichen Tanz, gibt es das Nationalgericht Gumbo. Krabben, Huhn, Fisch und Reis mit der scharfen Sauce Piquant. Oder Alligator mit der hiesigen Tabasco-Soße. Das Land zwischen Baton Rouge und New Orleans ist flach, feucht und trostlos. Jede Abwechslung ist willkommen, auch ein Autokorso nach New Orleans. Ein Konvoi blitzblanker Achtzylinder, Chevys, Cadillacs und Mustangs, macht sich auf den Weg. Angeführt von einem alten Laster, der zu einer Art Straßenlok umgebaut wurde. Zwei Mitglieder der Blaskapelle geben das Abschiedsständchen. Werbung plärrt aus dem Autoradio, stimmt auf die Crescent City ein, die halbmondförmige Stadt auf den großen Leichtsinn, The Big Easy, die Geburtsstadt des Jazz, die Heimat des Mardi Gras. Der Highway Nummer 10, Abfahrt Canal Street und French Quarter. Ein Protz von Gebäude sticht aus dem Häusermeer hervor. Der Louisiana Superdome, eine überdachte Sportarena für 100.000 Besucher. Die Straßen von New Orleans sind schmutzig, die Luft schwer von Abgasen und Spülerhitze. Nur Taxi- oder Busfahrer sind rücksichtslos genug, um in diesem Verkehr voranzukommen. Die natürlichen Verhältnisse sind denkbar ungünstig. Die Stadt liegt unter dem Wasserspiegel des Mississippi. Im Norden der Lake Pontchartrain, im Süden der zerfranste Fluss und am Ende der Golf. Ständig muss Wasser abgepumpt werden. Die Gräber wurden oberirdisch angelegt. New Orleans und das Vieux Carré blieben französisch und spanisch geprägt. Die Kreolen, katholische Nachkommen der ersten weißen Siedler, Einwohner der spanischen Häuser in den schachbrettartig angelegten Straßen des Viertels, rümpften die Nase über die protestantischen Anglos. Bis auf den Jackson Square weit und breit kein englischer Straßenname. Die Ehre gebührt dem General und späteren Präsidenten nur, weil er im Jahr 1815 die britische Invasion in der berühmten Battle of New Orleans vermied. William Faulkner, Tennessee Williams und Truman Capote saßen im Café du Monde am French Market. Präsidenten, Musiker und Schauspieler. Auf den Marmortischen ein Belag aus Puderzucker, den Überresten der Beignets. Zeitungsständer mit Blättern aus aller Welt. Eine Straßenband auf dem Bürgersteig, die Gassenhauer aus den frühen Jazzzeiten spielt. New Orleans hat die älteste Straßenbahn der Welt und eine Unterhaltungsmeile, die niemals Pause macht. Gigantischer Krach im French Quarter. Jazz, Soul, Country, alles auf einmal. Die Stadt holt nach, was oben im Hiawatha Land versäumt wurde. Holt alles nach. Düfte, Po'boy Sandwich, Gumbo, Jambalaya. Gestank, Striptease und Voodoo-Schuppen. Old Elf-Ratze. Schäbige Türsteher, wanna take a look? It's free, all free. Alles kostet, nichts ist umsonst. Gewitzter Junge bückt sich, putzt mit abgehackten Bürstenstrichen die Schuhe, nimmt den Zehner, denkt nicht ans Wechseln. Musik. New Orleans ist die Hochburg der Kriminalität. Es gibt mehr Morde als in fast allen anderen Städten der USA. Bittere Armut und Arbeitslosigkeit sind direkt neben teuren Hotels, Boutiquen und Restaurants zu Hause. Der Mississippi verliert langsam seine Konturen, bereitet sich auf die Vereinigung mit dem Meer vor. Auch die ehemals getrennten Kulturen scheinen sich zu vermischen. Alle Abstufungen von Hautfarben sind auf den Straßen zu sehen. Traditionelle Barrieren scheinen nicht mehr zu gelten. New Orleans ist so reich an verschiedenen Kulturen, von Afrika bis zu den amerikanischen Indianern. Es ist ein richtiger Schmelztiegel ganz verschiedener Kulturen. Und wir mixen all diese Kulturen zu einer Sache zusammen und wir nennen diese Sache New Orleans. Martin Milton bezeichnet sich als Produkt dieser Stadt. Er sitzt im Rollstuhl und spielt Saxophon an der Ecke Bourbon Canal Street. Nacht für Nacht sitzt er mit seinem Partner, dem Gitarristen Bert Reed, da und etwas anderes kann er sich nicht mehr vorstellen. Wer in New Orleans ist, muss nicht verreisen. Und der Fluss? I live in the quarter, so it's a great pleasure to have the Mississippi as your backyard. Ich lebe im Quarter. Es ist eine große Freude, den Mississippi als Hinterhof zu haben. Es kann manchmal ein bisschen schlammig werden. Und es ist, als ob man sich eine große Gosse ansehen würde. Aber es kann auch sehr romantisch sein. Manchmal. In der richtigen Jahreszeit auch richtig besänftigend. Bert Reed stammt nicht aus New Orleans. Irgendwann kam der Gitarrist aus Texas hierher, um sein Glück zu suchen. Er ist hängen geblieben und heute steht für ihn fest, dass er nie mehr weg will. Mit Martin Milton spielt er seit mittlerweile 6 Jahren. Ich habe mich in New Orleans verliebt und heute ist es mein Zuhause. Es geht dir unter die Haut. Ich denke, es hat einfach so viele Dimensionen. Und ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und lerne immer noch Dinge über diese Stadt, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Und es ist eine Stadt am Fluss. Der Fluss fließt hier durch. Das hat viel mit der Dynamik zu tun, weil er die Stadt in 2 Hälften teilt. Es gibt eine sehr ruhige, friedliche Seite und eine sehr lebhafte, energiegeladene Seite mit dem Nachtleben da drüben. Irgendwie baut sich da im Fluss eine Energie auf und die verändert es. Und sie bauten New Orleans mit voller Absicht an der Biegung des Flusses. Es war nicht der beste Ort für eine Stadt, aber symbolisch war die Biegung der richtige Ort. Und deshalb heißt sie die Crescent City. Früher Abend im Quarter. Die Restaurants in den spanischen Häusern sind voll besetzt. Wer ein bisschen mehr bezahlt, darf auch die Aussicht von den gusseisernen Balkonen genießen. Aus der katholischen Tradition entwickelte sich der Mardi Gras, der fette Dienstag. Aber jeder Heilige, jeder Geburtstag eines Prominenten ist gut für eine der berühmten Paraden durch das Vieux Carré. Verkleidete Königinnen und Prinzen werfen Bonbons, Passanten reihen sich ein und tanzen durch die Straßen. Es ist das Viertel der Exzentriker, eines Chicken Man, der als Höhepunkt seiner Voodoo-Shows lebendigen Hühnern den Kopf abbiss, einer Lady with the Cross, die ihren Lebtag ein großes hölzernes Kreuz durch die Straßen trug, eines Louis Armstrong. Dass der König des Jazz einmal mit seiner Trompete die Welt erobern würde, zeichnete sich in den frühen Jahren in New Orleans kaum ab. Als ich Daisy, meine erste Frau, heiratete, war sie eine Prostituierte. Und in der gleichen Art Wie jene groben Kerle, also Spieler, Zuhälter und so weiter, mit ihren Frauen und Huren umgingen, so musste auch ich mit Daisy klarkommen. Viele Male wanderten wir beide ins Gefängnis, weil wir uns auf der Straße geprügelt hatten. Die Wertschätzung für Louis Armstrong und seine Musik kannte trotz dieser frühen Eskapaden wenige Jahre später, als Satchmo der Stadt im Süden längst den Rücken gekehrt hatte, als er auf Dampfschiffen musizierend den Fluss und die Städte im Norden mit der neuen aufmüpfigen Musik erobert hatte, keine Grenzen mehr. Sein Ausdruck begeisterte das Publikum. Leonard Bernstein über Louis Armstrong. Was er macht, ist real, richtig und aufrichtig. Und simpel und sogar nobel. Wann immer dieser Mann die Trompete an seine Lippen führt, selbst wenn er nur drei Noten übt, macht er das mit seiner ganzen Seele. Where the folks, they all meet in New Orleans, the land of dreams, by the tears of yeah, the salty toasties and whoa, it's a tree swinging on Basin Street. Es ist eigenartig, zwischen Algiers und dem alten Stadtkern ist der Fluss schon 40, 50 Meter tief. Selbst die größten Schiffe kommen ohne Fahrrinne aus. Im Westen, über den Sümpfen Louisianas, geht die Sonne unter. An Bord der Natchez wird Abendessen und Dixie-Bier serviert. Die Band spielt den Basin Street Blues von Louis Armstrong, das Lied von der Straße, auf der einmal der Jazz geboren wurde. Der Fluss hadert nach fast 4000 Kilometern mit seinem Ende. Draußen auf dem Golf und dem Atlantik wird immer wieder ein gelbbraunes Band auf dem Wasser sichtbar. Und einmal trug der Golfstrom das Wasser bis in den Ärmelkanal. Süßwasser, Mississippi-Wasser. Sie hörten Die Flüsse der Welt. Der Mississippi von Andreas Horchler. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Friedhelm Ptock, Felix von Manteuffel, Wolfgang Rüther und Leslie Malton. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleitung Christoph Müller, Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk 2002. Dramaturgie Christoph Buggert.